Jan? Riegel. Ich weiß nicht, Riegel ist mein Name. Ja, Moment, Entschuldigung, bitte. Ich komme gleich. Ich bin sehr interessiert. Ja, komme. Liebe Zuschauer, ich sehe hier vor mir in der Ecke einen kleinen Monitor, den Sie nicht sehen können, auf dem ich aber sehen kann, was Sie sehen können. 7 Stühle, die hier in unserem Studio zwanglos im Halbkreis aufgestellt sind. Sie sehen diese unerhört rechtwinkligen Sessel, aus rostfreiem Stahl gestaltet, mit tiefblau bezogenen Schaumstoffkuben gepolstert. Und zwanglos zwischen je 2 Sesseln sehen Sie je einen unerhört rechtwinkligen Couchtisch aus rostfreiem Stahl, auf dessen Platte exakt in der Mitte ein Aschenbecher aus rostfreiem Stahl ruht. Hinter mir sehen Sie auf der Rückwand ein riesengroßes graues Foto, auf dem, grau in grau, eine Satellitenstadt zu sehen ist. Das alles sehen Sie zu Hause auf Ihrem Bildschirm und natürlich wissen Sie sofort Bescheid. Sie wissen, dass die Bundesrepublik eine permanente Talkshow ist. Was soll der Quatsch? Aufhören! Wieso aufhören? Wir haben ja noch gar nicht angefangen. Doch zur Sache, bitte. Die Talkshow ist doch unsere Sache. Nicht wahr, verehrte Zuschauer? Die Talkshow ermöglicht es uns allen, miteinander zu kommunizieren. Und zwar, ich sage das mit allem Nachdruck, ganz bewusst zu kommunizieren. Sonst hätten Sie Ihren Fernseher ja gar nicht eingeschaltet. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Sondersendung Wohnungsbau, Wohnungsmarkt, Wohnungsnot. Können wir nicht anfangen? Ich hätte aufhören. Sehen Sie, das ist alles nicht so einfach. Schon meldet sich der erste Widerspruch. Kein Wunder, denn die Verhältnisse, unter denen wir leben, sind so kompliziert, dass sich praktisch gar nichts mehr von selbst versteht. Weder die Selbstverwirklichung noch das Konsumverhalten. Weder die Freizeitgestaltung noch die Partnerschaft. Sehen Sie, das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen. Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Bla, bla, bla. Wir brauchen keinen Moderator. Das glauben Sie, aber unsere verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer sind gar ganz anderer Meinung. Das weiß ich aus zahllosen Zuschriften, für die ich Ihnen allen herzlich danken möchte. Nein, ohne Moderator, das darf ich in aller Bescheidenheit feststellen, geht es nicht, weil sonst ja alle durcheinander reden würden. Oder Sie sagen Sachen, die nach § 16 Rundfunkgesetz einfach nicht sendefähig sind. Ja, lachen Sie nur, das kommt immer wieder vor. Denn in einer demokratisch verfassten Gesellschaft wie der unsrigen ist alles kontrovers. Auch das Wohnen, verehrte Zuschauer. Das ist nicht etwas, was sich von selbst versteht. Das passiert, ohne dass wir es merken. Früher, ja, früher mag das anders gewesen sein, aber heute wohnt man, ich möchte das einmal ganz bewusst so hart in den Raum stellen, heute wohnt man ganz bewusst. Man sitzt also in seiner Wohnung herum und wohnt. Ja, wenn man eine hat. Wie bitte? Ich meine, wenn man eine Wohnung hat. Genau. Man sitzt also in seiner Wohnung und wohnt. Und während des Wohnens beschäftigt man sich mit dem Wohnen und spricht darüber. Wir haben deshalb einige Experten zu uns ins Studio gebeten, die uns von ihrer Warte aus das Problem erläutern können. Ich darf zunächst Herrn Professor Dreisam, CDU, begrüßen, der mit einer Reihe von Studien zur Wohnungswirtschaft hervorgetreten ist. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Herr Professor, dass wir Sie ganz rechts außen platziert haben. Das ist bestimmt nicht politisch gemeint. Ja. Neben Herrn Dreisam sehen Sie Herrn Rechtsanwalt Kienzle vom Mieterbund und zu meiner Linken die Herren Riegel und Drausch. Herr Drausch gehört dem Bundesvorstand der Jungsozialisten an und Herr Riegel ist Wissenschaftler. Und zwar, wenn ich recht unterrichtet bin, Soziologe. Ja, guten Abend. Ich vertrete hier die Projektgruppe Bodenpolitik beim Fachbereich 8 der Technischen Hochschule. Danke. Wir haben außerdem wieder den einen oder anderen Filmbericht vorbereitet, den wir zu gegebener Zeit in unsere Sendung einspielen wollen. Aber vor allem hat unser heutiges Thema ja den Vorteil, dass es uns alle betrifft. Und so möchten wir vor allen Dingen die Betroffenen selbst zu Worte kommen lassen. Darf ich Ihnen also Frau Rösner vorstellen, die hier zu meiner Rechten sitzt? Frau Rösner hat sich bereit erklärt, uns über ihre Wohnsituation zu informieren, die alles andere als einfach ist. Ja, ich habe alles hier. Ich kann beweisen, was ich sage. Ja, liebe Frau Rösner, alles zu seiner Zeit. Ja, ich habe Zeit. Unser letzter Studiogast ist ebenfalls ein Betroffener, ganz links außen, was ebenfalls nicht zu sagen hat, das ist Rocco Suzuki, ein Vertreter der Hausbesetzer-Szene. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob Suzuki sein wirklicher Name ist. Wollen Sie uns dazu etwas sagen, Herr Suzuki? Nee. Ich finde das Ganze sowieso bescheuert. Wer von Ihnen möchte denn nun den Anfang machen? Vertreter, wenn ich das schon höre. Ich bin nur wegen der Kohle hier. Vielleicht ich kriege 800. Und wie viel kriegen Sie? Ja, ich bitte um Wortmeldung. Also, ja. Herr Drausch. Danke. Moment. Ich möchte hier gleich mal eingangs feststellen, dass das kapitalistische System unfähig ist, die elementarsten Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Wenn in einem der reichsten Länder der Erde, heute 37 Jahre nach dem Krieg, immer noch Wohnungsnot herrscht, und das ja nach Jahrzehnten reformistischer Sozialpolitik, dann kommt das ja wohl einer Bankrotterklärung gleich, nicht wahr? Spekulanten und Großverdiener geben im Wohnungsbau hierzulande den Ton an und angeblich auch gemeinnützige Unternehmen, Gewerkschaftshand. Ich sage hier nur mal neue Heimat. Ja, das ist die sind nicht sich hier zu schade mit abzusahnen. Sie brauchen ja bloß den Anzeigenteil einer x-beliebigen Tageszeitung mal aufzuschlagen. Ich habe ja mal eine mitgebracht, zum Beispiel, wenn ich... Entschuldigen Sie bitte mal hier. Ja, mal da, dann Sie, Moment, ich darf das immer vorlesen, ja? Hier, Traumwohnung im Westend, erste Adresse, luxuriöse Architektur, Fußbodenheizung, Mahagonitüren, zwei Marmorbäder, offene Kamine, hochwertige Meranti-Fenster mit Isolierverglasung. Was sind denn bitte Meranti-Fenster? Ach, das ist doch nur aber völlig egal, entschuldigen Sie mal, darum geht's doch hier gar nicht, ja? Also ich frage mich, wer denn diese Traumwohnungen hier zu 6.000 Mark den Quadratmeter, wer die kauft? Ja. Moment, da wird doch eindeutig, entschuldigen Sie, am Bedarf vorbei produziert. Und zwar auf Kosten der Steuerzahler. Ja. Was wir brauchen, das sind durchgreifende Maßnahmen von Seiten des Gesetzgebers. Es geht doch nicht an, hören Sie, dass die Wohnung wie eine x-beliebige Ware gehandelt wird. Ich glaube, Professor Dreisam möchte etwas zu diesem Punkt sagen. Ja, ich frage Herrn Drausch, wieso? Wieso was? Wieso ist die Wohnung keine Ware? Ja, ich bitte Sie, weil sie ein unverzichtbarer Teil... Aber woher denn? Was? Wir haben es mit einem ganz gewöhnlichen Warengeschäft zwischen zwei Bürgern zu tun. Und dieses Geschäft wickelt sich ab nach den ökonomischen Gesetzen, die den Warenverkauf regeln. Ja, das ist typisch CDU-CSU. So, glauben Sie. Ich habe nur Engels zitiert. Ja, Friedrich Engels. Zur Wohnungsfrage. Berlin 1871. Aber das nur nebenbei. In der Hauptsache möchte ich festhalten, dass die Wohnungspolitik in diesem unserem Land gewaltige Erfolge zu verzeichnen hatte. Jedenfalls, solange man es nicht mit sozialistischen Experimenten versucht hat. Also, das beweisen Sie mal erstmal, ja? Bitte. Also. Der Bestand an Wohnungen hat sich zwischen 1950 und 1979 von 10,3 auf 24,3 Wohnungen vermehrt. Das ist fast das 2,5-fache. Die Wohnfläche pro Kopf liegt höher als in allen Nachbarländern. Von der DDR will ich ja gar nicht reden. Bereits 1976. Ja, meine Damen und Herren, 1976 wohnte über die Hälfte aller Familien in ihren eigenen vier Wänden. Und von Jahr zu Jahr werden es mehr. Das soll uns mal einer nachmachen. Herr Suzuki, ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie Ihr Blasröhrchen wieder wegstecken würden. Das bringt doch nichts. Wir sind ja nicht auf dem Kinderspielplatz. Autsch! Herr Riegel, ich habe Ihre Wortmeldung nicht vergessen. Bitte sehr. Also, zunächst einmal, ich habe den Eindruck, wir reden aneinander vorbei. Herr Suzuki, jetzt... Lassen Sie mich doch mal mit Ihren Erbsen in Ruhe. Ich schlage deshalb vor, dass wir zuerst einmal die Grundbegriffe klären. Sonst kommen wir ja aus den Missverständnissen überhaupt nicht heraus. Das Stichwort Engels ist ja schon gefallen. Worauf ich hinweisen möchte, in unserer Projektgruppe haben wir damit begonnen, den Unterschied zwischen Kapitalrendite und Grundrente, Durchschnittsgewinn und Surplusprofit systematisch herauszuarbeiten. Erst wenn das gelungen ist, meine Damen und Herren, dann kann man sinnvollerweise zwischen Differentialrente 1 und Differentialrente 2 unterscheiden. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man... Und jetzt komme ich auf den Punkt, dass man sich in die Theorien über den Mehrwert einarbeiten muss. Da wäre ich allerdings persönlich überfragt und ich weiß auch nicht, ob wir das hier weiter verfolgen können. Wir müssen doch allmählich zur Sache kommen. Diese Typen von der Uni, die wollen uns doch nur alle verarschen. Jetzt hören Sie doch endlich auf, hier mit Erbsen oder Steinchen herumzuschießen, Herr Suzuki. Wenn Sie mit Ihrem Gelaber aufhören. Ich bedauere sehr, dass ein Teil der jungen Generation das sachliche Gespräch, die ehrliche Auseinandersetzung verweigert. Lackierte Zwerghacke. Für sowas wollen Sie auch noch Fernsehgebühren. Für sowas wollen Sie noch Fernsehgebühren, Mann. Mann, da schneidest du dein Holzbein ab. Ich sage nur Paragraph 16 Rundfunkgesetz. Paragraph 16 Rundfunkgesetz. Wie sehr unser Thema auch große Teile der Jugend bewegt, verehrte Zuschauer, soll Ihnen der folgende Filmbeitrag zeigen. Sie sehen und hören die deutsche Rockmusikgruppe Einstürzende Neubauten. Sehnsucht kommt aus dem Chaos. Sehnsucht ist die Ansia. Sehnsucht, meine Sucht. Sehnsucht ist die einzige Energie. Und nun zu Ihnen, liebe Frau Rösner, denn es kommt uns ganz besonders darauf an, dass Sie als unmittelbar Betroffene selbst zu Worte kommen, nicht wahr? Ja, wissen Sie, da fasst man sich doch an den Kopf. Das kann man als anständiger Mensch ja gar nicht glauben, was mir der Herr Lotze für Scherereien macht. Ja. Es geht jetzt nämlich schon 4,5 Jahre. Ja, und der Herr Lotze ist also Ihr Vermieter. Ja. 827 Mark kaltzahlig für 2 Zimmer Neubau mit Duschbad. Mhm. Und jetzt wollen Sie mich rausekeln, weil ich mir das nicht mehr gefallen lasse. Ja, und worum geht es bei diesen Meinungsverschiedenheiten? Ja, das sind eben die Heizkostenabrechnungen. Da, hier, ich habe die ganzen Unterlagen mitgebracht. Die sind doch maßlos überhöht und dazu kommen dann noch die Anwaltskosten und dann eventuell noch Gerichtskosten. Und außerdem wird das Klo seit 6 Monaten nicht repariert. Aha. Das kann ich beweisen. Herr Rechtsanwalt Kienzle, was sagt denn der Mieterbund dazu? Ja, also wir haben diese Problemstellung schon mehrfach aufgegriffen. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass der fragliche Sachverhalt nach § 23a NMV eindeutig geregelt ist. Da werden auch die Herren Hausbesitzer nicht drum herumkommen. Ja. Vielleicht können Sie das im Interesse unserer Zuschauer aber doch mal kurz erklären. Wahrscheinlich sind die meisten von uns mit der Materie nicht so vertraut. Ja, ja, also gern. Können Sie mir mal nach der NMV. Dankeschön. Nach der NMV, das ist kurz die Verordnung über die Ermittlung der zulässigen Miete für preisgebundene Wohnungen in der Fassung vom 18. Juli 1979, ergibt sich der Anteil der zentralen Heizungsanlage am Brennstoffverbrauch aus dem gemessenen gesamten Verbrauch. Nach Abzug des Verbrauchs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, der in Kubikmetern zu errechnen ist. Und zwar nach der Formel B gleich V mal T tief W minus C mal 7000 geteilt durch H tief U. Aha. Also das verstehe ich nicht. Ja, aber wenn es so im Gesetz steht, liebe Frau Rösner... Ich pfeife drauf, was da steht. Ich lasse mir das nicht länger bieten. Ist doch lauter Blutsauber. Aber Frau Rösner, bitte beruhigen Sie sich. Sie können ganz still sein. Ich finde, Sie haben völlig recht, Frau Rösner. Die Rechtslage ist eindeutig. Davon müssen wir ausgehen. Ja, und ich sitze auf der Straße. Wissen Sie was? Die jungen Leute haben ganz recht, wenn sie in die leeren Häuser einziehen. Und deshalb haben Sie auch den jungen Mann, der da vorhin hier saß, rausgeschmissen, also, weil er sich nichts hat gefallen. Herr Suzuki hat das Studio auf eigenen Wunsch verlassen. Ja, ja, von wegen. Ja. Was Ihren Fall betrifft, Frau Rösner, Sie dürfen ganz sicher sein, dass wir das mit den zuständigen Stellen abklären werden, sodass eine vernünftige Lösung gefunden wird. Damit aber auch die andere Seite zu Worte kommt, sehen Sie nun den folgenden Filmbericht. Mit diesem Mietshaus in Hannover begann vor 40 Jahren die Erfolgsgeschichte der Familie Lotze, die heute zu den typischen mittelständischen Hausbesitzern im Großraum Niedersachsen gehört. Der Polizeihauptwachtmeister A.D. Lotze kaufte es im Jahre 1943, kurz bevor er in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden war, weil ihm ein Bordellbesitzer etwas anhängen wollte. Das Verfahren wurde seinerzeit auf Weisung der Gauleitung niedergeschlagen. Wie Sie sehen, hat das Mietshaus den Bombenkrieg unbeschädigt überstanden. Bei seinem Ableben 1957 hinterließ Paul Lotze seinen Kindern hier ein Familienfoto, 14 Mietshäuser mit insgesamt 114 Wohnungen. Dies ist Herr Dr. Lotze Schöningen, der heute für die Erbengemeinschaft federführend ist. Aus Standesrücksichten verwaltet er die Liegenschaften der Familie nicht von seiner Anwaltskanzlei aus. Das lässt er durch Frau Kurzweil machen, die hier im Rückgebäude eines alten Fabrikhofs, 3 Treppen hoch ohne Aufzug, arbeitet. Herr Dr. Lotze, hier vor seiner Villa im Bergischen Land, hat die Angewohnheit, jedem, der ihm eine Frage stellt, unvermittelt zuzuzwinkern. Herr Dr. Lotze Schöningen. Ja? In der letzten Zeit hat sich die Diskussion über die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik verschärft. Welchen Kurs würden Sie persönlich für richtig halten? Ich halte eine Lösung der Wohnungsfrage innerhalb des Kapitalismus für ausgeschlossen. Diese Antwort überrascht vielleicht bei einem Mann, der über 562 Wohnungen in 44 Objekten, meist Altbau, verfügt, davon 14 in West-Berlin. Ferner über Beteiligungen an Bauträgerfirmen, Hoch- und Tiefbaufirmen, Makler, Treuhand- und Finanzierungsgesellschaften in Luxemburg und im Schweizer Kanton Zug. Aber Herr Dr. Lotze ist kein gewöhnlicher Hausbesitzer. Vor 4 Jahren hat der Verfassungsschutz in seiner Abwesenheit die Villa durchsucht. Hier zeigen wir Ihnen einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz, die Lotze Schöningen damals gegeben hat. Herr Dr. Lotze Schöningen, trifft es zu, dass in den letzten Monaten 3 Lotze-Wohnungen von Terroristen benutzt worden sind? Das trifft in einem Fall zu. Die beiden anderen Wohngemeinschaften haben sich als harmlose Studenten herausgestellt. Die Miete wurde in allen 3 Fällen pünktlich überwiesen. In der Produzentengalerie Roter Dampfer? Ja. Die Sie finanziell und mit Räumlichkeiten unterstützen, sollen Plakate mit verfassungsfeindlicher Tendenz ausgestellt worden sein. Ich verweise auf Artikel 5 des Grundgesetzes. Auf der einen Seite gelten Sie als Sympathisant der Linken, auf der anderen Seite ist gegen Ihre Hausverwaltung Anzeige wegen Mietwuchers erstattet worden. Es ist auch des Öfteren zu Räumungsklagen gegen ältere Mieter gekommen. Wie bitte? Es ist auch des Öfteren zu Räumungsklagen gegen ältere Mieter gekommen. Das trifft nicht zu. Ich erinnere an die Fälle Rösner Köln, Jörg Imsen Hannover und Trauge Berlin-Kreuzberg. In allen Fällen haben Sie gegen die Mieter prozessiert. Um diese Dinge kümmert sich unsere Hausverwaltung. Frau Kurzweil hat Anweisung, strittige Fälle sofort einem Kollegen zu übergeben. Wenn Unstimmigkeiten auftreten, Mieterhöhungen oder Heizkostenforderungen nicht anerkannt werden, lassen wir das auf dem Rechtswege klären. Und wie können Sie das mit Ihren politischen Ansichten vereinbaren? Nur ein Idiot kann sich auf den Versuch einlassen, seine politischen Ansichten unvermittelt in die Tat umzusetzen. Wenn ich den Sozialismus auf eigene Faust praktizieren wollte, dann hätte ich keine Wohnungen, also kein Problem. Wenn ich meine Anschauungen meiner Praxis angleichen würde, hätte ich keine Anschauungen, also ebenfalls kein Problem. Dadurch, dass ich beides habe, gewinnt beides erst seinen Wert. A, die Wohnungen, B, die Anschauung. Ich kann mir beides leisten und das heißt, ich kann beides kapieren. Der Preis dafür ist klar. Auf Vermischungen kann ich mich nicht einlassen. Aber wundert Sie das? Ohne klare methodische Trennung gibt es keine Erkenntnis. Das gilt auch für die Politik. So viel zum Grundsätzlichen. Was die Miete betrifft, so tun Sie mir leid. Aber eine Grundstücksverwaltung ist schließlich kein Wohlfahrtsinstitut. Und wie verstehen Sie sich selbst? Ich würde mich als aufgeklärten Marxisten bezeichnen. Soweit die Ausschnitte aus einer Pressekonferenz, die Dr. Lotze Anfang 1978 gegeben hat. Hier sehen Sie nun seine Schwester, Frau Ilse Lotze, zusammen mit ihrem Ehemann Henkje Kohl auf einem Spaziergang im Taunus. Frau Lotze, die ebenfalls der Erbengemeinschaft angehört, hat es leider abgelehnt, vor der Kamera zu erscheinen. Wir haben lediglich das folgende Telefoninterview mit ihr führen können. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ich habe doch von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Aber die Öffentlichkeit. Ich pfeife auf die Öffentlichkeit. Seitdem ich meinen dicken Holländer geheiratet habe, bin ich völlig glücklich. Sie haben es abgelehnt, den Namen Ihres Ehemannes anzunehmen? Allerdings. Ich finde, es gibt Kohls genug in diesem Land. Meine Babys werden Lotze heißen. Ihr Mann ist Architekt. Er ist Architekt. Kann aber nichts und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, genau wie ich. Das können Sie an unserem Landhaus sehen, das er gebaut hat. 1,9 Millionen und praktisch unbewohnbar. Frau Lotzes Eigenheim im Taunus, hier ein Dia, wurde mit den durchschnittlich 38.000 Mark erbaut, die sie jeden Monat von der Erbengemeinschaft bezieht. Und zwar so, dass es bei Bedarf jederzeit in Apartments aufgeteilt und vermietet werden kann. Frau Lotze hat nämlich Angst, dass die Überweisungen eines Tages nicht mehr kommen. Sie bildet sich ein, dass die Sozialdemokraten ihr alles wegnehmen wollen. Ihr Bruder, Erwin Lotze, ist dagegen selber Sozialdemokrat, Mitglied seit 1964. An und für sich hat er sich mit seinen Geschwistern zerstritten, aber eine gerichtliche Auseinandersetzung wäre zu langwierig und zu teuer. Und außerdem findet er es vernünftiger, die Erbengemeinschaft aus verwaltungstechnischen Gründen zusammenzuhalten. Erwin Lotze ist von Beruf Steuerberater. Bei seiner Tätigkeit als Hausbesitzer sagt er Folgendes. Nein, nein, Härtefälle wie Frau Traugott, die nach der Zwangsräumung einen Herzschlag erlitten hat, wären bei mir nicht vorgekommen. Ich tue mein Möglichstes, um solche Fälle auszuräumen. Allerdings führt das immer zu Reibereien, denn bei meinem Bruder beißt bekanntlich jeder auf Granit. Es ist ja schon so, dass wir gar nicht mehr miteinander sprechen. Was ich ihm am meisten übel nehme, ist die Tatsache, dass er sich als Revolutionär aufspielt. Sie sollten bloß mal hören, was er über die SPD sagt. Der wird sich noch eines Tages um Kopf und Kragen reden. Und wie sehen Sie das Wohnungsproblem im Allgemeinen? Läuft das jetzt endlich schon mit, oder? Also ich vertrete die These, und zwar schon seit 20 Jahren. Die Wohnung soll dem gehören, der sie bewohnt. Wohnungseigentum für die breiten Schichten der Bevölkerung, das ist die einzig richtige Lösung. Vorher gibt es keine Ruhe. Wer das ablehnt, der macht sich mitschuldig an Krawallen und Hausbesetzungen. Es muss ja nicht gleich ein Häuschen im Grünen sein. Eine Etage in der Stadt tut es auch. Mein Bruder sagt dazu in seiner höhnischen Art, ich vertrete die Ideale des Kleinbürgertums. Aber ich will Ihnen mal was sagen. Mit dem Kleinbürgertum steht und fällt unser Staat und unsere Gesellschaft. Nun werden Sie einwenden, im Zweifelsfall gehören diese ganzen Eigentumswohnungen und Eigenheime sowieso der Bank. Aber erstens werden sich die Banken hüten, Millionen von Kunden pfänden zu lassen, wenn es mit der Finanzierung mal enger wird. Und zweitens werden die Zinsen auch wieder runtergehen. Die Hauptsache ist, und das sage ich Ihnen als Fachmann, die eigene Wohnung motiviert die Leute. Für die eigenen vier Wände legt sich jeder ins Zeug. Ich sage das auf die Gefahr hin, mich als Hausbesitzer überflüssig zu machen. Auf der anderen Seite geht das natürlich nur, wenn die Steuerpolitik mitmacht, wenn es anständige Abschreibungen und Vergünstigungen gibt. Und insofern bin und bleibe ich natürlich in meiner Eigenschaft als Steuerberater unentbehrlich. So, meine verehrten Zuschauer, aus unserem kleinen Filmbeitrag werden Sie entnommen haben, dass es auch auf Seiten der Hausbesitzer Probleme gibt. Ohne der Diskussion vorzugreifen, kann man, glaube ich, eines festhalten. Auf die Sozialbindung des Eigentums kommt es an. Und das gilt auch und gerade für das Eigentum an Grund und Boden. In diesem Punkt ist es sicherlich in der Wohnungspolitik zu Fehlentwicklungen gekommen, wie Sie vorhin auch sagten. Jetzt käme es eben darauf an, gegenzusteuern. Aber wie? Das ist doch die Frage. Ich bitte um Wortmeldung. Herr Professor Dreisam, bitte. Ich möchte gerne... Ich glaube... Bitte, Herr Professor Dreisam. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Denn eines muss man eiskalt sehen. Im Wohnungsbau ist heute schon keine angemessene Verzinsung mehr gewährleistet. Bei ca. 2% Rendite, da kann man ja nur noch lachen. Es ist kein Wunder, dass die Großanleger nicht im Traum dran denken, sich zu engagieren, wenn man bedenkt, dass sich auf dem Euromarkt spielend 16% erzielen lassen, und zwar ohne einen Finger krumm zu machen. Und was ist nun schuld an dieser Situation? Ja. Es ist der überzogene Mieterschutz. Er führt also nur dazu, dass immer weniger Mietwohnungen gebaut werden. Ich persönlich finde das nicht nur verständlich, sondern sogar begrüßenswert. Das kann doch unmöglicher Ernst sein, Herr Professor. Wieso nicht? Ja, also angesichts der herrschenden Wohnungsnot wäre das der reinste Zynismus. Aber was denn? Eine eigentliche Wohnungsnot gibt es doch überhaupt nicht. Es gibt nur einen weit verbreiteten Mangel an Bargeld. Und dieser Mangel hat systematische Ursachen, Herr Kienzle. Ich kann ihn also nicht beseitigen, ohne alles zu beseitigen. Dies kann jedoch nicht Aufgabe der Wohnungspolitik sein. Und wissen Sie was? Selbst bei denen, die das nötige Kleingeld haben, fehlt die Bereitschaft, angemessene Mieten zu zahlen. Nämlich 25% des verfügbaren Einkommens. Jawohl, dieser Anteil ist nämlich zumutbar. Er hat schon vor dem Ersten Weltkrieg als Rechtssatz gegolten. Was die Leute heutzutage fordern, das sind Luxuswohnungen zu Schleuderpreisen. Das ist ein Scheinbedarf, den niemand finanzieren kann. Hören Sie mal, die Spekulanten sollen uns also auch noch leid tun. Aber bitte überlegen Sie doch mal. Wenn ich einen fabrikneuen Mercedes zu 100 Mark auf den Markt brächte, was würde dann passieren? Die Leute würden Schlange stehen. Die Nachfrage wäre praktisch unbegrenzt. Und genau diese Situation hat der Mieterschutz auf dem Wohnungsmarkt herbeigeführt. Sie haben leicht reden. Ich möchte mal wissen, wo Sie wohnen und von was Sie Ihre Häuser bezahlen. Frau Löster, bei allem Verständnis für Ihre schwierige Situation. Da sagen Sie was. Ich muss nämlich ausziehen, wenn der Hausbesitzer den Prozess gewinnt. Und außerdem werde ich für 827 Mark im Monat kalt wenigstens verlangen können, dass das Klo funktioniert. Dann muss eben der Staat eingreifen. Das tut er doch schon. Mehr Mieterschutz und nicht weniger Mieterschutz. Ja, da muss ihm enteignet werden. Aha, Sie wollen offenbar Verhältnisse Häuser wie in der DDR. Ja, da wird man wenigstens nicht aus seiner Wohnung rausgeschmissen. Aber dafür kommt die Substanz herunter. Ihr Klo können Sie dann selber reparieren. Genau, diese Argumentation. Aber meine Herren, Weichmacherei ist das doch. Klassenkampf von oben. Wenn Sie mich auch einmal zu Worte kommen lassen. Sie reden doch sowieso die ganze Zeit. Genau, völlig richtig. Damit sich die Gemüter ein wenig beruhigen, schlage ich vor, dass wir uns einmal aus erster Hand darüber informieren lassen, wie es wirklich im Ostblock aussieht. Wir zeigen Ihnen jetzt einen Beitrag unseres Moskauer Korrespondenten über die Wohnungssituation in der Sowjetunion. Die sowjetische Führung versucht alles, um den Wohnungsbau wenigstens in der Hauptstadt anzukurbeln. Hier draußen in Malyemetitschi, 18 Kilometer vom Kreml entfernt, ist ein Baukombinat an der Arbeit, das, wie es heißt, einen ganzen Wohnblock innerhalb von 8 Tagen aus Fertigbaukomponenten montieren kann. Leider bleiben dabei oft, wie hier, Bauruinen stehen, die von den Unzulänglichkeiten dieser Methode zeugen. Trotz aller Anstrengungen ist es den Behörden nicht gelungen, das Wohnraumdefizit zu beseitigen. Exakte Zahlen sind nicht zu bekommen, aber inoffiziell rechnet man mit 8 bis 9 Quadratmetern Wohnraum pro Kopf der Bevölkerung, was gegenüber den 50er Jahren bereits einen großen Fortschritt darstellt. Dies alles, obwohl seit über 40 Jahren Zuzugssperre herrscht und ohne Sondergenehmigung niemand nach Moskau hereinkommt. Kritische Moskauer wie dieser 44-jährige Wissenschaftler, der mit seiner Frau und seinem 3-jährigen Sohn nach wie vor ein großes Zimmer mit seiner Schwiegermutter teilen muss, beurteilen die Lage skeptisch. Ja, hier draußen bauen sie 20, 30 Kilometer weit weg von alles. Auch ein paar hundert Wohnungen für Akademie der Wissenschaften. Für die Akademie der Wissenschaften. Vielleicht werden wir zugewiesen oder werden nicht zugewiesen, wenn Wohnungen fertig sind, ob sie vielleicht jemals fertig werden. Nun gibt es ja auch bei uns im Westen Wohnungsprobleme. Haben Sie davon gehört? Was halten Sie zum Beispiel von den Hausbesetzungen in Berlin und anderen Städten? Einzig Gutes ist, dass diese Hooliganen und Schädlinge eines auf die Birne. Auf ihre Rübe kriegen. Oder so. Dann lernen die vielleicht, dass man muss sich halten an die Gesetze. Auf Universität lernt so ein Gesindel sowieso nicht. Sie sind als kritischer Wissenschaftler bekannt und haben selber Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt. Und trotzdem sind Sie dafür, dass man das Problem der Wohnungsnot mit solchen Mitteln löst? Ihr versteht nichts. Ihr habt keine Ahnung, weil es euch geht viel zu gut im Westen. Nun, ich bin sicher, keiner der hier Anwesenden wünscht sich sowjetische Verhältnisse. Also ich muss sagen, das ist ja nun nicht mein Problem. Ich möchte ein paar Anmerkungen machen, wenn es erlaubt ist. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass die stets verleugneten Klassenverhältnisse in der BRD in der Wohnungsproblematik mit seltener Klarheit hervortreten. Und zwar also ich habe es jetzt endgültig satt, dass man hier konsequent das Wort abschneidet, nur weil meine Ansichten den Veranstaltern dieser Sendung nicht ins Konzept passen. Das ist deine Unterstellung. Also dann lassen Sie mich doch endlich mal ausreden. Bitte, bitte, Herr Riegel, nur zu. Allerdings geht es bei den Auseinandersetzungen, die wir heute haben, nicht um die Produktion, sondern um die Reproduktionssphäre. Und daraus ergibt sich eine falsche Konkretion des Hauptwiderspruchs. Die drei entscheidenden Klassenformationen, nämlich Bourgeoisie, Kleinbürgertum und Arbeiterklasse, erscheinen so gleichsam, ich möchte sagen, in verzauberter Gestalt als Wohnungsvermieter, Wohnungseigentümer und Wohnungsmieter. Gott, das ist doch alles ganz schematisch. Für Seminararbeiten mag das reichen, aber in Wirklichkeit... Bitte, Herr Professor. Also, Herr Riegel, fahren Sie fort. Danke. Ohne einer eingehenden Analyse, wie sie derzeit von der Projektgruppe Bodenpolitik vorbereitet wird, im Einzelnen vorzugreifen, kann man schon aus theoretischen Gründen einwandfrei beweisen, dass das Verteilungsproblem wohnungspolitisch unlösbar ist. Die Parole muss deshalb sein, nicht dem Häuserkampf, meine Damen und Herren, sondern dem Klassenkampf gehört die Priorität. Mhm. Sind Sie jetzt fertig? Dann erklären Sie mir doch bitte einmal, warum hierzulande mehr als 55% aller Bürger über Wohnungseigentum verfügen. Sind das vielleicht alles Kleinbürger? Allerdings, allerdings. Das Hauptproblem ist, dass man die Leute verhetzt hat, dass man sie verhetzt und verführt. Diese Eigenheimideologie, mit der man sie indoktriniert, kettet sie nur an ihr eigenes Unglück. Wollen Sie damit sagen, Herr Riegel, dass die deutschen Bausparer blöde sind? Oh, entschuldigen Sie, blöde. Blöde ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber jedenfalls sind diese Menschen zu bedauern. Schon rein ökonomisch ist es doch glatter Wahnsinn. Ist es doch glatter Wahnsinn, sich 30 Jahre lang rumzulegen. Davon profitieren doch letzten Endes nur die Banken. Wenn ich Sie recht verstehe, dann bedeutet das, Mieten wäre billiger als Kauf. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt. Das ist aber die logische Konsequenz, also müssen die Mieten rauf und nicht runter. Und was wird mit mir? Das ist Ihnen doch wohl egal. Ja, bitte, Frau, ich glaube, wir reden hier im Moment ein wenig aneinander vorbei. Ich frage mich, warum es gerade in Wohnungsfragen immer wieder derartige Missverständnisse gibt. Vielleicht kann uns die Wissenschaft diese Frage beantworten. Wir haben uns an eine junge Anthropologin gewandt, die sich speziell mit dieser Frage beschäftigt hat. Was sie dabei herausgefunden hat, darüber ein Filmbericht unseres Berliner Mitarbeiters Großnicke. Berlin, Lichterfelde West, Bushaltestelle, Endstation der Linie 84. Die Dame in dem schweren Mantel, die in jeder Hand eine Plastiktüte trägt, ist Fräulein Ilse Gaurich, die hier gleich um die Ecke wohnt. Fräulein Gaurich? Ja? Sie sind Anthropologin. Was heißt das eigentlich genau? Ich habe Philosophie und Ethnologie studiert. Einen Hochschulabschluss habe ich nicht. Das hätte auch keinen Sinn, denn Stellen gibt es sowieso keine. Meine Berufspraxis, ja? Ich war 3 Monate bei den Eskimos in British Columbia mit einem Stipendium der kanadischen Regierung. Einerseits hat mich das zwar politisiert. Ja, ja. Andererseits? Naja, wissen Sie, diese Eskimos waren schon ziemlich unappetitlich. Außerdem sind sie immer besoffen. Dankeschön. Fräulein Gaurichs Wohnung, ein großes Dachzimmer in dieser Gründerzeit-Villa, gleicht einem Museum. Schon wegen der zahllosen Stofftiere, die Fräulein Gaurich in allen Teilen der Welt gesammelt hat. Und Ihre wissenschaftliche Tätigkeit in Europa, Frau Gaurich? Ich habe mich viel mit Psychoanalyse beschäftigt. Ach. Mhm. Im Moment bin ich allerdings arbeitslos. Ich lebe hauptsächlich von Ladendiebstählen. Ja, hier, sehen Sie. Pralinen, ja. Whisky, mhm. Konserven, ein Stück Rostbiff. Mhm. Und was haben Sie in dieser Schachtel da? Ah, ein paar Stofftiere. Wissen Sie, das ist eine Manie von mir. Ich wollte Sie fragen, wie Sie aus Ihrer Sicht die Probleme der Wohnungspolitik beurteilen. Ich? Ja. Wie kommen Sie darauf? Das Haus hier gehört einer Offizierswitwe. Mit der alten Kuh werde ich spielen fertig. Ach. Sie kriegt statt der Miete ein paar geklaute Delikatessen und Klamotten. Ja, rausschmeißen kann sie mich nicht, sonst ist sie dran, wegen Hehlerei. Außerdem braucht sie mich, weil sie sonst vor Langeweile stirbt. Von mir aus kann das ewig so weitergehen. Ich habe nichts gegen gewaltsamen Umsturz, bin aber nicht bereit, deswegen mein Zimmer zu verlassen. Können Sie das ein bisschen allgemeiner formulieren? Das Haus eines jeglichen ist ihm gleich wie seine Burg und seine Feste, sowohl zu seiner Verteidigung gegen Gewalt und Beleidigung wie zu seiner Ruhe. Das ist ein Zitat aus dem Jahr 1606. Vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Oh, mehr denn je. Ist doch ganz klar. Je schlimmer es draußen wird, je mehr ihnen diese Zivilisation zumutet an Gesetzen, Büros, Vorschriften, Arbeit, Polizei, Beton, Verbrechen, Krach, Reklame, Nachrichten, Gift, Ausbeutung, Gestank, desto mehr verrammeln sich die Leute zu Hause. Raten Sie mal, was das bedeutet, wenn die Makler von Traumhäusern, Traumwohnungen, Traumobjekten reden. Und wenn eine Zeitschrift, die Hübscher Wohnen heißt, Auflage macht, so ist das ein Alarmsignal, mein Lieber. Das verstehe ich nicht ganz. Na, da sind Sie, weiß Gott, nicht der Einzige. Die Wohnungspolitiker kapieren es nicht, die Architekten kapieren es nicht und am allerwenigsten kapieren es die Linken, dass das Haus alles bedeuten kann und zunehmend alles bedeutet. Na, das ist aus der Psychoanalyse längst bekannt. Hören Sie, was bedeutet das Haus? Das Haus bedeutet das Bett, die Frau, die Macht, das Grab. Es ist der Ort, wo der Mensch schläft, isst, scheißt. Es ist sein Bunker, sein Kunstwerk, sein Fetisch, sein Schutthaufen, seine Schatzkiste, sein Herd, sein Altar, seine Höhle, der Behälter seiner Gefühle, seiner Träume, seiner Schmerzen, seiner Hoffnung und seiner Depressionen. Und was schließen Sie daraus? Ich? Oh, das ist doch ganz uninteressant. Was jeder daraus schließt, darauf kommt es an. Und jeder, ausnahmslos jeder, schließt daraus, dass das Haus, in dem er schläft, ist und so weiter, sein Haus ist. Also, Todfeindschaft zwischen Hausbesitzer und Mieter. Ein Dialog ist da von vornherein ausgeschlossen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wieso übertrieben? Nehmen Sie an, der Hausbesitzer Typ Pfennigfuchser jammert dem Mieter was vor von wegen Kosten, Zinsen, Reparaturen, Steuern, Hypotheken. Oh, das ist dem Mieter völlig wurscht. Der hat das Gefühl, dass er immer im Recht ist. Schließlich ist es sein Bunker, seine Mama, sein und so weiter. Verstehen Sie? Also, was folgt daraus? Rasender Hass, unversöhnliche Eifersucht gegenüber dem Hausbesitzer, dieser feudalen Sau, die dem Unbewussten Tribut abpresst und mit Rausschmiss droht. Umgekehrt sind die Mieter für den Hausbesitzer eine Art Ungeziefer, das kontrolliert werden muss, unpünktlich zahlt, Anwälte mobil macht, vor Gericht zieht, vor allem aber sich in der Dingsda des Hausbesitzers in seinem Allerheiligsten einnistet, alles mit fremden Ausdünstungen, fremden Absonderungen, versaut und verwohnt. Das ist kein Kapitalverhältnis mehr, das ist gegenseitiger Terror. Und was folgt daraus für Sie als Anthropologin? Gar nichts. Ich wundere mich nur darüber, wie lieb die Hausbesetzer sind und wie wenig Brandstiftungen es gibt. Aber wie gesagt, persönlich habe ich kein Wohnungsproblem. Was andere machen, indem sie sich krummlegen, sparen, anschaffen oder aber indem sie Häuser knacken, ich mache das alles durch Korruption und durch Magie. Tja, Sie sind also mit Ihrer Wohnungssituation zufrieden? Naja, das wäre zu viel gesagt. Denn der ganze Horror, von dem man glaubt, man könnte sich davor verbarrikadieren, der kehrt natürlich wieder. Diese toten Möbelsammlungen aus dem Katalog, mit denen sich die Leute ihre Häuser vollstopfen, sind sozusagen die Rache der Außenwelt. Aber immerhin, man bildet sich ein, der eigene Horror wäre immer noch besser als der Horror draußen vor der Tür, nicht wahr? Sie brauchen sich ja nur mal meine Stofftiere genauer anzugucken. Ja. Na, sind sie nicht abscheulich? Diese Glasaugen zum Beispiel, doch grauenvoll. Und trotzdem, wenn Sie versuchen würden, sie mir wegzunehmen, dann wäre die Hölle los. Nun, dieser kleine Film hat uns allen, glaube ich, deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, gerade in der Wohnungsfrage, mehr Verständnis für den Standpunkt des anderen aufzubringen. Verständnis für die Wohnungssuchenden, aber auch für den Hauswirt. Ich zögere nicht, das auszusprechen, Verständnis sogar für die Randgruppen unserer Gesellschaft, die dann und wann in Versuchung geraten, mögen das Problem, das sich jedem von uns irgendwann einmal stellt, mit untauglichen Mitteln lösen zu wollen. Und Gewalt ist natürlich immer ein untaugliches Mittel. Dennoch, auch für diese Außenseiter möchte ich um Verständnis bitten. Und ich möchte allen danken, die heute Abend zum Gelingen unserer Sendung beigetragen haben. Ich nicht. Wie bitte? Ich habe kein Verständnis. Überhaupt kein Verständnis. In diesem Sinne danke ich Ihnen allen ganz herzlich. Ich zahle 827 Mark kalt für 2 Zimmer Neubau mit Duschbad. Ja, liebe Frau Rösner, aber ich fürchte, unsere Sendezeit ist gleich um. Ich habe schon mindestens 3 oder 4 Mal reklamiert wegen der Reparatur. Ja. Vielen Dank auch Ihnen allen da draußen fürs Zuschauen und weiterhin einen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Können Sie mich mit in die Stadt nehmen, Herr Kollege? Das war nicht. Geben Sie mir noch keinen Schluss. Das war gefährlich, weil im Augenblick konnte ich es nämlich wieder um. Sind Sie beim ZDF morgen? In welcher Sendung? Nee. Sie hörten Wohnkampf, eine Talkshow. Ein Hörspiel von Hans Magnus Enzensberger. Die Personen und ihre Darsteller waren Moderator Hans-Günther Martens, Rocco Suzuki, Benjamin Krämer, Günther Drausch, Günther Diebus, Riegel, Matthias Ponier, Frau Rösner, Lili Towska, Rechtsanwalt Kienzle, Hans-Joachim Kretsch, Professor Dreisam, Werner Rundshagen, Sprecher und Reporter Rudolf-Jürgen Bartsch, Dr. Lotze Schöningen, Aljoscha Sebald, Journalist Werner Brehm, Ilse Lotze, Elfried Pletsch und andere. Musik Einstürzende Neubauten. Regie Heinz-Dieter Köhler. Produktion Westdeutscher Rundfunk und Radio Bremen 1982.